Aus Anlass des 7. Kongresses des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas spendeten die Funktionäre und Mitglieder des Generalverbandes die Elektrolokomotive 7. Kongress des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas. Die Veranstaltung zur Übergabe der Elektrolokomotive gab es am 23. Oktober im Vereinigten Elektrolokomotivenwerk Kimsong-tae. Der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Chaeryong-hae, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, die Arbeiter und die Mitglieder des Gewerkschaftsverbandes in der Stadt Pyongyang und die Belegschaft des Vereinigten Elektrolokomotivenwerkes Kimsong-tae nahmen daran teil. Auf der Veranstaltung gab es ein Referat und dann wurde die Urkunde über die Spende der Elektrolokomotive 7. Kongress des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas einem Mitarbeiter des Bereiches für Eisenbahntransport übergeben.